aus hellen blauen Augen sehen. Der Bach, der ist des Müllers Freund und hellblau Liebchens Auge scheint. Drum sind es meine Blumen, drum sind es meine Blumen. Fensterlein, da will ich pflanzen die Blumen ein. Da ruft ihr zu, wenn alles schweigt, wenn sich ihr Haupt zum Schlummer neigt. Ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich meine. Sie tät die Äuglein zu und schläft in süße, süße Ruh. Dann lispelt als ein Traumgesicht ihr zu: Vergiss, vergiss mein nicht. Das ist es, was ich meine. Das ist es, was ich meine. Schließt sie früh die Laden auf, dann schaut mit Liebesblick hinauf. Der Tau in euren Äuglein, da sollen meine